Kapitel 22. Und wohin ging CHMLNIZKI? Die Geschichte von Krieg und Frieden kann und soll man nicht nur anhand von Dokumenten untersuchen, sondern auch an menschlichen Schicksalen. Rote Stern, 1. Juni 1990, 1. An die Biografie des Hauptmarschalls der Flieger Golovan kann man die Biografie von Generalleutnant Rafael Khmelnytsky, 1898 bis 1964, anschließen. Die offizielle Lebensbeschreibung Khmelnytskys steht unter der Rubrik Helden des Bürgerkriegs. Die wichtigsten Stationen: Agitator in Kharkow, danach Sekretär eines Mitglieds des Revolutionsmilitärrats der 1. Reiterarmee, Teilnahme an der Unterdrückung des Aufstands der Kronstädter Matrosen, am Ende des Bürgerkriegs zweifach ausgezeichnet mit dem Rotbannerorden. Damals der höchste und einzige Orden. Blättern wir in den Memoiren von Bürgerkriegsteilnehmern, dann begegnen uns für jene Jahre Formulierungen wie auszuzeichnen mit roten Revolutionspumphosen oder belohnen mit einem goldfarbenen Hengst, aber Orden bekamen, wie Marschall S. M. Budjoni bestätigt, nur überragende Helden. Stalin, zum Beispiel, besaß aus dem Bürgerkrieg einen einzigen Orden. Wer zwei Orden vorweisen konnte, ging in die Annalen der Geschichte ein. Khmelnytsky ist einer von ihnen. Nach dem Bürgerkrieg wird er Offizier zur besonderen Verwendung, das heißt mit der Durchführung von Aufträgen von besonderer Wichtigkeit betraut, beim Befehlshaber des Militärbezirks Nordkaukasus. Dann folgen Arbeit im Stab des Militärbezirks Moskau, die Militärakademie und Dienststellungen als Regimentskommandeur in der 1. Moskauer Proletarierschützendivision, als Offizier zur besonderen Verwendung beim Volkskommissar für das Militär- und Marinewesen, 259 Rückkehr zur Truppenführung in der vorherigen Dienststellung als Regimentskommandeur in der 1. Moskauer Proletarierschützendivision, dann als Stellvertreter des Kommandeurs dieser Division und nach kurzer Zeit als Kommandeur dieser besten Division der Roten Armee. Danach ist er Offizier zur besonderen Verwendung beim Volkskommissar für Verteidigung der UdSSR. Als 1940 in der Roten Armee Generalsränge eingeführt werden, erhält er den Dienstgrad eines Generalleutnants, 3 Sterne zur damaligen Zeit. Im Frühjahr 1941 wird Generalleutnant Khmelnytsky zum Kommando des 34. Schützenkorps ernannt, des stärksten aller Schützenkorps der Roten Armee. Während des Krieges ist er dem Militärrat der Leningrader und der Nordwestfront zugeordnet. Ab 1942 ist er Chef der Nachschuborganisation im zentralen Stab der Partisanenbewegung. Es folgt die Funktion als General zur besonderen Verwendung beim Stellvertreter des Volkskommissars für Verteidigung, und ganz am Ende des Krieges wird Generalleutnant Rafael Khmelnytsky Leiter der Ausstellung von erbeuteten Waffen. Im Zweiten Weltkrieg hat sich Khmelnytsky in keinerlei Weise ausgezeichnet, er war Generalleutnant zu Beginn des Krieges und ist es bis Kriegsende geblieben. Die Biografie ist so angelegt, dass den Leser das Gähnen überkommt und er umblättern möchte, ein General, ein Held und weiter nichts. Aber ich hege einen uralten Groll gegen Adjutanten und Offiziere zur besonderen Verwendung. Generalleutnant Khmelnytsky kehrte in seiner ganzen Dienstzeit immer wieder wie durch Zauberkraft in die Dienststellung eines Offiziers, und später eines Generals, für Aufträge von besonderer Wichtigkeit zurück. Diese Beständigkeit ließ mir irgendwie keine Ruhe. Und noch eines kam hinzu. Die unnatürliche Kommandeurskarriere, seine erste Dienststellung in dieser Funktion ist die eines Regimentskommandeurs, nichts weniger als das, weder einen Zug noch eine Kompanie oder ein Bataillon hat er geführt, nein, ein Regiment musste es sogleich sein. Und kein gewöhnliches Regiment. Die 1. Moskauer Proletarierschützendivision ist die Hof- und Hauptstadtparade Division, ausländische Gäste, Truppenbesichtigungen, Feierlichkeiten, 260 Show. Der Dienst in den Hofdivisionen ist von eigener Art. Für einen Offizier bedeutet es eine große Ehre, dahin zu geraten. Sein ganzes Leben lang glänzt in seinen Laufbahnbeurteilungen, von einer leuchtenden Aureole umgeben, die Nummer einer solchen Division. Der Dienst dort ist leicht und schwer zugleich. Einerseits sind die Männer handverlesen, es gibt in der Division keine Mädchen, kränklichen Kümmerlinge, die kein Russisch verstehen, es gibt keine alte, ausgeleierte Bewaffnung, es gibt keine Probleme mit der Versorgung und Unterbringung der Truppe. Andererseits gibt es auch keine echte Gefechtsausbildung. Stattdessen Show oder Vorbereitung auf die nächste Show, das Ballett, wie es in der Sowjetarmee heißt. Von den 5 Verwendungen Khmelnytskys als Kommandeur betreffen 4 die Hofballettdivision in der Hauptstadt. Und langes Verweilen war ihm dort nicht beschieden. Nach wenigen Wochen auf diesen Posten kehrte er wieder für viele Jahre zu seinen Aufgaben als Adjutant bzw. Sekretär bzw. Offizier zur besonderen Verwendung zurück. Khmelnytskys Biografie ließ mir lange keine Ruhe, doch ich konnte mir nicht klar darüber werden, was mich dabei so störte. Dann kam die Erleuchtung: natürlich, das ist ein Schatten von Woroschilows Biografie. Zweiter sehen wir uns noch einmal Khmelnytskys Lebenslauf an, jetzt allerdings vor dem Hintergrund der Karriere des Marschalls der Sowjetunion Karje. Woroschilo. Das Mitglied des Militärrats der 1. Reiterarmee Klement Woroschilo ist also während des Bürgerkriegs irgendwo einem unbekannten Parteiagitator begegnet und macht ihn zu seinem Sekretär. Der Sekretär lebt sich ein. Und zwar für immer. Wir wollen keine Vermutungen anstellen, wie der Sekretär Khmelnytsky sich im Kampf bewährte, aber den ersten Orden erhielt er nach der vernichtenden Niederlage der sowjetischen Truppen in Polen. Im Bürgerkrieg war es im Gegensatz zu der damals grundsätzlich 261 äußerst sparsamen Vergabe von Orden dreimal zu Massenauszeichnungen gekommen, bei denen die Orden körbeweise verteilt wurden. Das erste Mal geschah dies in Polen. Die Schande der Niederlage musste durch Heldentaten übertüncht werden. Die von der Front flüchtenden Truppen wurden mit Orden in Hülle und Fülle beschenkt. Hierbei gerät Khmelnytsky in der Sammelliste auf Befehl des Revolutionsmilitärrats der 1. Reiterarmee unter die Helden. Vielleicht, weil er ordentlich auf seiner Maschine zu tippen verstand oder die Bleistifte heldenhaft anspitzte oder auch für irgendwelche anderen Verdienste. Nach den damals geltenden Regeln musste der Befehl zur Ordensverleihung eine eingehende Beschreibung der Umstände der Heldentat enthalten, doch im vorliegenden Fall werden diese Umstände nicht geschildert. Stattdessen lautet es nur lakonisch, für vorbildlichen Einsatz in den Kämpfen dem Sekretär eines Mitglieds des Revolutionsmilitärrates. Natürlich schickt es sich nicht, Helden zu verdächtigen, aber hat der Sekretär am Ende gar eigenhändig den Vorschlag für seine Auszeichnung getippt. Den Befehl zur Auszeichnung Khmelnytskys hat Woroschilo zweimal unterzeichnet, 1919, noch vor der Schande in Polen, und 1920. Den Orden erhielt Khmelnytsky aufgrund der zweiten Unterzeichnung. Aber Moskau bestätigte den Beschluss nicht. Drei Jahre lang trug Khmelnytsky seinen Orden gewissermaßen halblegal, Woroschilo hatte ihn verliehen, aber Moskau bestätigte es nicht. Das geschah erst am 16. Oktober 1923. Die zweite große Ordensverteilung erfolgte nach der Niederwerfung des Aufstands von Kronstadt. Zur Niederwerfung der Aufständischen hatte man der Partei ergebene Leute eingesetzt. Die Gräueltaten von Kronstadt wurden als Gefechtsoperation hingestellt, und für Verdienste bei den Vergeltungsmaßnahmen wurden Auszeichnungen wie für heldenhaftes Verhalten im Gefecht verliehen. Und so regnete es abermals Orden. An der Niederknüppelung der Matrosen hatten auch Woroschilo und sein Sekretär teilgenommen. Woroschilo bekam einen zweiten Orden und ebenso sein Sekretär. Wieder fehlt die Beschreibung der Heldentaten, es heißt nur vage, er habe die Kämpfer inspiriert. So wurde 262 Khmelnytsky zum zweifachen Helden. Es existiert auch eine Fotografie von Lenin mit den Teilnehmern an der Niederschlagung des Aufstands. Rechts von Lenin sieht man eine grobe Physiognomie, die Brust mit zwei Orden behangen. Es ist unser Held der Revolution Rafael Khmelnytsky. Hinter Lenin steht Woroschilo. Es gab noch eine weitere Massenverleihung nach der Vernichtung der Bauern im Gavarmantamb. Aber unser Held war nicht dort, sonst hätte er vermutlich noch einen dritten Orden bekommen. Nach dem Bürgerkrieg wird Woroschilo zum Befehlshaber des Militärbezirks Nordkaukasus ernannt. Khmelnytsky ist bei ihm, er wird für besonders wichtige Aufträge verwendet. Ich hatte Gelegenheit, Adjutanten und Offiziere zur besonderen Verwendung kennenzulernen. Gewiss, mitunter führen sie Aufträge von besonderer Wichtigkeit aus. Aber insgesamt ist es Lakaiendienst. Woroschilo selbst ist ein Speichellecker, und eben solche Leute brachte er in seiner Umgebung hervor. Man musste schon ein geborener Speichellecker sein, um sich bei Woroschilo halten zu können. Khmelnytsky brachte es fertig. 1924 holte Stalin Woroschilo nach Moskau, indem er ihn zum Befehlshaber des Militärbezirks Moskau ernannte. Man wird leicht erraten, welche Veränderung Khmelnytskys Lebensweg erfuhr. Meine Leser haben richtig vermutet, im Stab des Militärbezirks Moskau fand man auch für ihn einen Platz. Einige Zeit trennt er sich von diesem Posten für den Besuch der Militärakademie. Ein Diplom ist ein wichtiges Dokument, dann kehrt er auf seinen vorherigen Posten als Woroschilos Mann zur besonderen Verwendung zurück. Schließlich bekommt Khmelnytsky ein Regiment in der Moskauer Proletarierschützendivision. Allen ist klar, dass hier ein neuer Regimentskommandeur gekommen ist, um sich sehen zu lassen, um eine Nummer abzuhaken, damit in seiner Beurteilung der Vermerk war Regimentskommandeur enthalten ist. Wie viele Wochen er das Regiment geführt hat, interessiert keinen. Hauptsache, diese Funktion ist in seinem Laufbahnnachweis festgehalten. Wäre es für seine Vita erforderlich gewesen, hätte Woroschilo seinem Lakaien jedes 263-Kommando zuschanzen können, selbst die Führung eines Kreuzers. Und Woroschilo hätte keine Bedenken gehabt, Khmelnytsky nicht nur einen gewöhnlichen Kreuzer, sondern sogar den besten Kreuzer anzuvertrauen. Khmelnytsky wiederum hätte auf der Kommandobrücke nicht aufzutauchen brauchen, auch keine Befehle geben müssen. Es wäre sogar ratsam gewesen, sich nicht zu zeigen. Die ihm unterstellten Schiffsoffiziere wären in dem Wissen, was für ein Vogel ihnen ins Nest gesetzt worden war, auch ohne ihn fertig geworden, sofern er sie nur nicht behinderte. Nicht anders verlief es auch beim Regiment, jeder wusste, dass Khmelnytskyj nach Absolvierung seiner Kommandeurszeit wieder in seine Kreise zurückkehren würde. Dieses System habe ich selbst unter Brezhnev, als ich in Genf eingesetzt war, in voller Blüte erlebt. Da kommt aus Moskau eine Diplomatendelegation angereist. Ein paar Arbeitstiere gibt es darunter und dazwischen den Nachwuchs der Mitglieder des Politbüros. Auch das waren Diplomaten. Mit Arbeit hat man die lieben Kinder allerdings nicht überhäuft, es reichte schon, wenn sie die anderen bei der Arbeit nicht störten, und selber fühlten sie sich nicht zur Arbeit hingezogen. Doch Beurteilungen schrieb man ihnen, die zergingen wie Zucker auf der Zunge, und die sowjetische Botschafterin Soja Wassiljewa Mironowa gab ihre Unterschrift dazu her, voller Initiative seien sie gewesen, vielseitig ausgebildet und so weiter und so fort. Sieht man sich das Curriculum eines solchen Diplomaten an, kann man nur staunen, er ist in Paris gewesen, in Washington, in New York, in Wien, in Genf, und dann noch die Aufgaben, mit denen man ihn betraute, bald hat er Brezhnev begleitet, dann wieder Gromyko und noch andere bedeutende Leute. Kurzum, vielversprechend, ein Hoffnungsträger, durch Erfahrung gereift, er steht zur Beförderung an. Zu Brezhnevs Zeiten trieb das üppige Blüten. Doch in den 20er und 30er Jahren war das System erst im Entstehen begriffen. Dennoch waren die Verfahren für den Aufbau einer Karriere genau festgelegt. Khmelnytskyj kam zur Truppe, um seine Kommandeurszeit abzuleisten, ohne seine Moskauer Wohnung 264 aufgeben zu müssen, ohne sich von den Regierungsdatschen zu entfernen. Zum Regiment kehrte er noch einmal zurück, wurde registriert, verbrachte dort einige Zeit als Stellvertreter des Divisionskommandeurs und als Kommandeur der Division. 1940 wurden die Generalsränge eingeführt, und Khmelnytskyj wurde Generalleutnant. Das ist freilich viel für einen ehemaligen Divisionskommandeuro, aber er hat es überlebt. Für einen Offizier zur besonderen Verwendung ist es ebenfalls viel. Damals ging man in der Roten Armee nicht sehr großzügig mit der Vergabe von Dienstgraden um. Für die Divisionen gab es Oberste oder Generalmajore, Korpskommandeure waren Generalmajore. Es kam auch vor, dass ein Korps von einem Oberst geführt wurde, zum Beispiel galt dies für 1.1. Fedjuninschi, K.N. Smiljan, W.A. Sudezalt und N.S. Skripko. Ein Generalleutnant war entweder Befehlshaber eines Militärbezirks oder Kommandierender einer Armee, und selbst das nicht immer, einige Kommandierende von Armeen waren zu jener Zeit Generalmajore, wie zum Beispiel M.I. Potapow. Alles in allem hatte Woroschilo seinen Lakaien mit Generalssternen reichlich bedient. Und so war aus dem Helden des Bürgerkriegs ein Heerführer geworden. Dritter, nachdem mein Interesse für die Person Khmelnytskyjs geweckt war, blätterte ich nochmals in den Memoiren der sowjetischen Generale, Admiräle, Marschälle und wunderte mich, wie es möglich gewesen war, dass ich Khmelnytskyj nicht früher bemerkt hatte, taucht er doch in vielen dieser Erinnerungen auf. Den Bericht über den Empfang bei Woroschilo beginnt jeder mit der Beschreibung des Vorzimmers, in dem Khmelnytskyj residierte. Generalmajor P.G. Grigorenko erinnert sich, wie er vor dem Krieg um eine persönliche Unterredung mit dem Volkskommissar für Verteidigung nachgesucht hatte. Worum geht es, wollte Khmelnytskyj wissen und traf die Entscheidung, es habe keinen Sinn, Woroschilo mit einer solchen Frage zu belästigen, das könne man auch in einem Gespräch mit Tuchatschuschki klären. 265 Hauptmarschall der Artillerie N.N. Voronao erinnert sich, wie Mussolini 1936 die italienischen Faschisten zur Eroberung Abyssiniens ausschickte. Die Verabschiedung der Truppen umgab Mussolini mit einem üppigen Zeremoniell in Anwesenheit ausländischer Militärdelegationen. Die repräsentativste kam natürlich nicht aus dem faschistischen Deutschland, sondern aus der Sowjetunion. Voronao hebt das besonders hervor. Zu der sowjetischen Delegation gehörte außer Voronao, Gorodowiko und Lapatin auch unser Held Khmelnytskyj. Im Kriegseinsatz. Moskau 1963, S76 bis 77, zwischen den Faschisten und uns herrschte schon damals eine Arbeitsteilung, macht ihr in Abessinien ruhig euren Krieg, in ein paar Jahren kommen wir und führen eine solche soziale Gerechtigkeit ein, dass die Welt beim Anblick der Kinderskelette erbeben wird. Unsere sozialen Umschichtungen werden Afrika größeres Leid bereiten als die faschistische Aggression. Doch kehren wir zu unserem Helden zurück. Flottenadmiral der Sowjetunion N.G. Kusnamezow erinnert sich, wie er vor dem Krieg nach Spanien geschickt wurde. Am Anfang steht eine Begegnung mit Khmelnytskyj. Dann kehrt Kusnamezow aus Spanien zurück, und wieder führt ihn sein erster Weg zu Khmelnytskyj. Bald darauf wird Kusnamezow zum Stellvertreter des Kommandierenden der Pazifikflotte ernannt und abermals begegnet er Khmelnytskyj. Kusname Ezo war mit Khmelnytsky befreundet. Weitergebracht hat mich Ruda, wie wir unter uns Khmelnytsky nannten. Am Vorabend, S175, nein, nicht auf den Posten hat er ihn gebracht, aber mit Voroschilo brachte er ihn zusammen. Dennoch musste man sich mit Ruda gutstellen, nicht jedem vermittelte er eine Unterredung mit Voroschilo. Auch Marschall der Sowjetunion Kamere Zaltko erinnert sich, wie ihm nach der Rückkehr aus Spanien vor allem an einem Besuch bei Khmelnytsky gelegen war. Khmelnytsky forderte Merezaltko auf, in den großen Saal weiterzugehen, dort wurde alles zusammengeholt, was sich gerade greifen ließ. Es ging um eine wichtige Maßnahme, die Verurteilung von Feinden des Volkes, und das waren Tuchatschuschki und seine Komplizen. Im Dienst für das Volk. Moskau 266-1968, S166, Merezaltko sagt nichts darüber, wie er selbst sich verhalten hat, aber nach dieser Konferenz ging es jedenfalls mit ihm steil bergauf, und bald danach nahm er den Posten eines Generalstabschefs und Stellvertreters des Volkskommissars für Verteidigung ein, das heißt genau die Stellen, die zuvor Tuchatschuschki inne gehabt hatte. Es war ungemein wichtig, seine Ergebenheit nicht nur in Gegenwart Stalins oder Voroschilos zu demonstrieren, sondern auch vor ihren Sekretären bzw. Adjutanten bzw. vor dem mit der Wahrnehmung besonderer Aufgaben betrauten. Und nun fliegt Schuko zum Kalchungol. Noch vor der Bisprechung bei Voroschilo liegt die mit Khmelnytsky. Er war schon ein wichtiger Mann. G.K. Schuko, Erinnerungen und Gedanken. Moskau 1969, S146, 4. Dann griff Hitler an. Doch im Krieg verlor der Generalleutnant Khmelnytsky weder Blut. Noch riskierte er sein Leben. In der Anfangsphase des Krieges herrschte ein horrender Mangel an Generalen. Befehlshaber der Westfront, und das sind 4 Armeen, ist Generalleutnant A.I.J. Jumenko, die Nordwestfront, 3 Armeen, steht unter dem Befehl von Generalmajor P.P. Subniko. Aber Generalleutnant Khmelnytsky muss sich dem Befehlshaber der Leningrad-Front zur Verfügung halten, was bedeutet, dass er für nichts die Verantwortung trägt. Doch warum die Kommandierung nach Leningrad? Weil Voroschilo dorthin geschickt worden ist, und der zieht Khmelnytsky hinter sich her. Khmelnytsky als Offizier zur besonderen Verwendung des Volkskommissars für Verteidigung zu bezeichnen war möglich gewesen, aber als Beauftragter zur besonderen Verwendung beim Befehlshaber einer Front. Ein Generalleutnant als Laufbursche des Befehlshabers einer Front, während rangniedrigere selbstständig Fronten befehligten. Daher die gewählte Formulierung, hält sich zur Verfügung. In Petersburg hat sich Voroschilo nicht mit Ruhm begrenzt. Die Front in Leningrad unterstand seinem Befehl nicht ganz 7 Tage, vom 5. bis zum 12. September, dann musste er schnellstens 267 durch Schuko ersetzt werden. Aber Voroschilo davon zujagen konnte Stalin sich nicht leisten. Der aufgebauschte Ruhm Voroschilos im Bürgerkrieg war zu eng mit dem aufgebauschten Ruhm Stalins verbunden. Voroschilo zum Trottel zu erklären ging schon deshalb nicht, weil man sich damit gewissermaßen ins eigene Fleisch geschnitten hätte. Und deshalb stand er fortan sozusagen Stalin zur Verfügung, das heißt, er war für nichts verantwortlich, und Khmelnytsky stand Voroschilo zur Verfügung. Später dachte sich Stalin einen Posten für Voroschilo als Oberkommandierenden der Partisanenbewegung aus. Partisanen brauchen keine Führung, Partisanen wissen selbst, was zu tun ist. In Voroschilos Biografie lesen sich diese Verdienste folgendermaßen: Er instruierte persönlich die Kommandeure der Partisanenabteilungen. Sowjetische Militärenzyklopädie, BD 2, S364, wahrhaftig eine Arbeit, bei der man sich die Hände nicht schmutzig macht. Armeegeneral S.M. Stemenko hat mit wenigen Strichen ohne kränkende Absicht den persönlichen Zug des Proletariers Voroschilo beschrieben, gemütlich ausgestattete Waggons, eine mit Geschmack ausgewählte Bibliothek. Voroschilo unterzog Stemenko einem ganzen Examen, nein, nicht über Strategie, und auch nicht über Taktik, sondern über das Repertoire des Bolschoi-Theaters. Voroschilo hatte ein Verehrball für Oper und Ballett, und wenn sich die Gelegenheit ergab, zeigte er sich groß darin, einen Untergebenen als kulturlos zu entlarven. Da ist die Front, da tobt der Krieg, Menschen kommen um, das Land hungert, der Generalstab arbeitet nach einem von Stalin festgelegten Zeitplan rund um die Uhr, Offizieren und Generalen im Generalstab fallen vor Müdigkeit die Augen zu. Ein Zufall hatte Stemenko in den Salonzug von Voroschilo geführt, und er hoffte schon, sich ausschlafen zu können, aber nein, erst kommt der Bericht für den kulturhungrigen Marschall. Und dann trägt noch in diesem gemütlichen Waggon ein liebedienender Oberst durch Vorlesen aus den Klassikern der Literatur zur Zerstreuung des Marschalls bei, Kitajew las gut, und auf Voroschilos Gesicht breitete sich tiefes Wohlbehagen aus. Der Generalstab in den Kriegsjahren 268 Moskau 1968, S207, stellen wir uns nun einen verträgten, hungrigen, unrasierten Kommandeur einer Partisanenabteilung vor. Der tagelang Spuren in den Wäldern und Sümpfen verwischt, um seine Abteilung den feindlichen Vergeltungskommandos zu entziehen. Und dann kommt der Befehl, sich bei dem großen Chef Voroschilo zu melden. Das erfordert eine ganze Operation, ein Flugzeug wird hinter die Front geschickt, mit brennenden Holzstößen die Waldwiese markiert, der Kommandeur wird in das große Land gebracht, dorthin, wo auf sowjetischem Boden reguläre sowjetische Truppen stehen. Schließlich ist er im Salonwagen angekommen, Teppiche, Spiegel, polierte Mahagoniflächen, funkelnde Bronze, draußen vor dem Fenster aber heult der Wind, ist es neblig trüb. Wohlig ausgeschlafen, nach reichlichem Mahl- und Alkoholgenuss, weit ab von der Front und den drohenden Häschern führt Voroschilo persönlich seine Instruierung durch. Anschließend heißt es für den Partisanenführer, ab in die Maschine, anschnallen, wir starten, sind jetzt über der Frontlinie, fertig machen. Sprung. Und in demselben Militärzug, Seite an Seite mit dem berühmten, kulturbeflissenen Proletariermarschall haust auch unser Held. Voroschilo ist der Oberkommandierende sämtlicher Partisanen, Khmelnytsky hat im Stab der Partisanenbewegung die Stelle des Chefs der Nachschuborganisation inne. Ich will mich nicht in übler Nachrede üben, aber von sämtlichen Versorgungsaufgaben war sicherlich die beste, sich mit dem Nachschub für die Partisanen zu befassen, zumindest würde es keine Fehlbeträge geben, denn Materialwerte gehen in Tausenden von Tonnen über die Frontlinie, sie werden im Dunkeln abgeworfen, und nach einer Empfangsbestätigung wird nicht gefragt. Am Ende des Krieges, als sich für Voroschilo schon gar kein Arbeitsgebiet mehr fand, wurde er mit diplomatischen Aufgaben betraut, er musste ausländische Gäste empfangen, sie begleiten, bewirten und konnte sich vor ihnen seiner Siege rühmen. General de Gaulle bestätigt, dass während des Krieges die Empfänge in Moskau durch ihren unangebrachten Überfluss und den erdrückt 269. Luxus deplatziert wirkten. Auch für Khmelnytsky wurde eine Beschäftigung gefunden als Leiter der Ausstellung von Beutewaffen. Liebe Gäste von der anderen Seite des Ozeans, blicken Sie bitte nach rechts, und hier links sehen Sie. Obwohl das auch ein gewöhnlicher Museumsführer hätte erledigen können. Entscheidend ist etwas anderes, Stalin hatte dem Sowjetsoldaten erlaubt, Europa auszuplündern. Man nannte es Beutegut sammeln. Und die Ausplünderung funktionierte. Alexander Twardowski hat in seinem Versepos Wassili Tejorkin der Plünderei in Deutschland ein ganzes Kapitel gewidmet und dafür den Stalinpreis erster Klasse bekommen. Damals plünderten die einfachen Soldaten, die Sergeanten und Feldwebel, an den Beutezügen beteiligten sich Offiziere, Generale, Marschälle, aber am meisten heimste der Sowjetstaat ein. Der staatlichen Plünderei hatte man das Mäntelchen einer Beutegutverwaltung umgehangen. Eine Bescheinigung der Beutegutverwaltung verlieh Macht, nicht für mich nehme ich es in Beschlag, sondern für den Arbeiter- und Bauernstaat. Die Ausstellung von Beutestücken war ein Bestandteil der Beutegutverwaltung. Ich will Khmelnytsky nichts Schlechtes nachsagen, aber sein Chef, der kulturbeflissenen Voroschilo, hatte es auf die hohe Kunst abgesehen, und deshalb durchstreifte Khmelnytsky Europa gerade so wie ein Partisanenführer die Wälder um Brumjansk. Khmelnytskys Aufgabe war schwer, aber sie verschaffte ihm auch Befriedigung. Der Generalleutnant konnte, frei von Kampfverpflichtungen, mit einem Bataillon der Beutegutverwaltung Europa kreuz und quer bereisen, mit einem Papier der Beutegutverwaltung und Empfehlungen von Voroschilo in der Tasche. Kurzum, irgendwann überschritt Khmelnytsky die Grenze des Anstands, er wurde von Voroschilo abgezogen und später aus Gesundheitsgründen entlassen. Fünfter, in dieser Heldenbiografie gibt es eine Ausnahme, um deren Willen ich die ganze Geschichte erzählen musste. 270 seit dem Augenblick der ersten Begegnung hatten sich Voroschilo und Khmelnytsky nicht wieder getrennt. Ab und an ließ Voroschilo Khmelnytsky über die Grenze zu den Faschisten auf Besuch reisen. Aber das beinhaltete keine andere Arbeit, es war nur ein Arbeitsbesuch. Ab und an ging Khmelnytsky für kurze Zeit fort, um ein Regiment oder eine Division zu führen, aber sowohl das Regiment als auch die Division lagen in Moskau. Selbst an der Akademie studierte Khmelnytsky nicht mit, behutsam ausgedrückt, vollem Einsatz seiner Kräfte, sondern behielt sich den größeren Teil seiner Zeit für seine Hauptaufgabe vor. Und nur ein einziges Mal geschah etwas, das den üblichen Rahmen sprengte. Im Frühjahr 1941 trennen sich Voroschilo und Khmelnytsky zum ersten und einzigen Mal. Während Voroschilo in Moskau ist, erhält Khmelnytsky das Kommando über das 34. Schützenkorps innerhalb der 19. Armee. In der Roten Armee gab es zu jener Zeit 29 mechanisierte Korps, mit jeweils 3 Divisionen, 62 Schützenkorps, mit jeweils 2 bis 3, ganz selten auch 4 Divisionen, 4 Kavalleriekorps, mit jeweils 2 Divisionen, 4 Luftlandekorps, die über keine Divisionen verfügten, 5 Fliegerkorps innerhalb der Luftstreitkräfte, mit jeweils 3 Divisionen, 2 Korps der Luftabwehr, die über keine Divisionen verfügten. Unter diesen über 100 Korps stellte das 34 Schützenkorps eine Ausnahme dar, es bestand aus 5 Divisionen. Erstaunlich ist an diesem Korps auch, dass an seiner Spitze ein Generalleutnant steht. Bisher konnte ich Daten zu 56 von den 62 Kommandeuren der Anfang Sommer 1941 vorhandenen Schützenkorps zusammentragen. Die Korps stehen unter dem Kommando von Generalmajoren, bisweilen können auch oberste Korpskommandeure sein. Es gibt 2 Ausnahmen, Generalleutnant P. Ebert steht an der Spitze des 9. Spezialschützenkorps und Generalleutnant Kmelnitsky an der Spitze des 34. Schützenkorps. Bei Ebert ist alles klar. Das 9. Spezialschützenkorps bereitet sich auf die Durchführung einer besonderen Aufgabe vor, das 271 Anlanden durch Kriegsschiffe an der rumänischen Küste, deshalb galt das 9. Korps als ein Spezialkorps, und deshalb stand an seiner Spitze ein Generalleutnant. Das 34. Schützenkorps führte diese Bezeichnung zwar nicht in seinem Namen, aber es war ein Spezialkorps. Das 34. Schützenkorps nahm sowohl hinsichtlich seiner Größe als auch in seiner Zusammensetzung eine Sonderstellung ein, außer den Schützendivisionen verfügt es auch über eine Gebirgsjägerdivision. Ungewöhnlich ist auch die besondere Geheimhaltung, die das 34. Schützenkorps und die ganze 19. Armee, der es unterstellt ist, umgibt. Im Eisbrecher habe ich von der getarnten Truppenverlegung auf das Territorium des Militärbezirks Odessa berichtet, die in einem solchen Maße der Geheimhaltung unterlag, dass selbst der Befehlshaber des Militärbezirks Odessa, Generaloberst Ja. Tscherevitschenko, nicht wusste, dass eine ganze Armee auf das Territorium seines Militärbezirks verlegt wurde. Es handelte sich gerade um jene Armee, zu der das 34. Schützenkorps unter Kmelnitsky gehörte. Kommunistische Historiker könnten die kühne Vermutung äußern, dass damals möglicherweise die 19. Armee unter Generalleutnant I.S. Kunewelt und das ihr unterstellte 34. Schützenkorps unter Generalleutnant Kmelnitsky zur Verteidigung an die Grenze verlegt worden seien. Oder hatte man vielleicht auch an Gegenangriffe gedacht? Wir melden unsere Zweifel an, nein, es ging nicht um Verteidigung, und man hatte auch keine Gegenschläge im Sinn gehabt. Wozu brauchte man zur Verteidigung Gebirgsjägerdivisionen? Die Gebirge liegen nur jenseits der Grenze in Rumänien. Hätte man an Verteidigung oder Gegenangriffe gedacht, dann wäre das schlagkräftigste aller Schützenkorps nicht an die rumänische Front, sondern in Richtung Deutschland verlegt worden. Und hätte man eine Verteidigung oder irgendwelche in das Reich der Fabel passende Gegenschläge geplant, dann wäre auch Generalleutnant Kmelnitsky in dieser Gegend nicht aufgetaucht. Er wäre im Hinterland hocken geblieben. Als Hitler dann seinen Präventivschlag führte und der Krieg sich für die Sowjetunion in einen großen und 272 vaterländischen Krieg verwandelte, gab Generalleutnant Kmelnitsky noch vor der ersten Feindbegegnung sein 34. Korps auf und ließ sich auch künftig nicht mehr an der Front blicken. Für ihn war es ruhiger, wenn er dem Befehlshaber der Leningrader Front zur Verfügung stand oder eine Nachschuborganisation im tiefen Hinterland leitete. 6. Als Heerführer hatte Woroschilo im finnischen Winterkrieg versagt, doch seine politische Karriere hatte darunter nicht gelitten. Er war seines Amtes als Volkskommissar der Verteidigung enthoben und befördert worden. Das Geheimnis seines Überlebens ist einfach. Stalin brauchte junge, talentierte, energische, zupackende, bissige Raubtiernaturen wie Schuko, Beria, Malenko. Aber während er diese Männer in Machtpositionen erhob, sicherte er sich zugleich gegen ihren Zugriff, ihr Talent, ihre Zähne. Stalin errichtete um sich herum eine Barriere aus der alten Garde. Am besten von allen bewährte sich Woroschilo in der Rolle eines Schutzschildes. Er erhob keine Ansprüche auf Stalins Platz, er diskutierte nicht mit Stalin und er unterstützte Stalin bedingungslos. Woroschilo war bekannt, im Inland wie auch jenseits der Grenzen, und Stalin, sowie nach ihm Khrushchev und Brezhnev, überschüttete Woroschilo mit Orden und bauskte damit dessen unverdienten Ruhm weiter auf. Aus Dankbarkeit für Woroschilos sehr viele Ergebenheit erlaubte ihm Stalin Dinge, die er anderen nicht erlaubt und nicht verziehen hätte. Woroschilo wiederum überhäufte seine eigenen Speichel lecker mit Wohltaten. 1941 rüstete man sich zur Invasion in Europa. Stalin behielt Woroschilo bei sich. Siege waren von ihm nicht zu erwarten, aber Woroschilos Lakai Kmelnitsky wurde zugebilligt, sich auf dem Kampfplatz auszuzeichnen. Woroschilo wusste, wo sich das Schicksal des Krieges entscheiden würde, und genau dahin schickte er Kmelnitsky an die rumänische Front, die Stoßrichtung, die den größten Erfolg versprach. Nicht gegen die Deutschen sollte er kämpfen, sondern gegen die Rumänen. 273 Deutschland vom Erdöl abschneiden, das war es, was Europas Schicksal besiegeln würde. Der Auftrag war lösbar und ehrenvoll. Also fand man für Khmelnytsky einen Posten nicht in der ersten strategischen Staffel, die Bluten und Verluste erleiden würde, sondern in der zweiten strategischen Staffel. Die über die Leichen der ersten Staffel hinweg die Siegesfahnen zu den Bohrtürmen auf den Erdölfeldern tragen sollte. Daher wurde Khmelnytsky das kampfstärkste Korps anertraut. Daher ist in seinem Korps die Gebirgsjägerdivision vorgesehen. Nun müssten wir Bedenken anmelden, hat Stalin nicht Angst, Khmelnytsky an einem so verantwortungsvollen Abschnitt einzusetzen? Ich meine allerdings, dass dem nicht so war. Khmelnytsky sollte schließlich keine Front befehligen und auch keine Armee. Auch zum Stabschef hatte man ihn nicht gemacht. Und nicht nur Khmelnytsky würde hier kämpfen. Die Aufgabe, Rumänien zu erobern, hatte Stalin Schuko persönlich übertragen. Zur Eroberung Rumäniens hatte man 15 mechanisierte Schützen, Kavallerie und Luftlandekorps zusammengezogen. Selbst wenn Khmelnytskys Korps das kampfstärkste war, so blieb es doch nur eines von 15. In der ersten strategischen Staffel hatte man gute Kommandeure zusammengeholt, einschließlich Malinauskis und Krylos. Die Anlandeoperation von Sie aus sollte unter dem Kommando von Watstehen, zu den Fallschirmspringern gehörte die Brigade von Rodi Emzewild. Das Ausschiffen von Landungstruppen wurde von den Kräften der gesamten Schwarzmeerflotte vorbereitet, wo eine Kreuzerbrigade unter dem Befehl von S.M. Gorschko stand. Erst nach ihnen würde die 19. Armee unter E.S. Kunewelt und das ihr unterstellte Korps von C.H.M. Khmelnytsky in Rumänien eindringen. Khmelnytsky brauchte kein Genie zu sein, er musste nur Konyus Befehle an seine Division weitergeben. Den Krieg zu gewinnen ist eine Sache, die Siegesfahne entsprechend hoch aufzupflanzen ist etwas völlig anderes. Khmelnytsky musste gar nicht den Krieg gewinnen, das würden Schuko, Kunewelt, Malinowski, Krüll, Bat, Rodi Emzewild und Gorschko besorgen. Khmelnytsky brauchte nur in dem abschließenden Siegesbericht mit der kurzen Erwähnung aufzutauchen, als erste drangen in Plösti 274 die Truppen unter dem Kommando von Generalleutnant Khmelnytsky ein. Mehr war nicht vonnöten. Und nur dafür war Khmelnytsky in den Krieg gezogen. Sobald die Möglichkeit, sich glanzvoll darzustellen, entschwunden war, verschwand auch er selbst aus den vorgeschobenen Abschnitten. Die Kommunisten können nicht länger leugnen, dass Stalin die Eroberung Europas vorbereitet hat. Aber sie behaupten, Stalin habe seinen Angriff für das Jahr 1942 geplant. Wir geben den Kommunisten nicht recht, wäre der Angriff für 1942 vorbereitet worden, dann hätte Khmelnytsky den Sommer und Herbst 1941 in den Kurorten im Kaukasus oder auf der Krim zugebracht, im Winter hätte er mit dem heldenhaften Marschall Schneeballschlachten auf der Datscha bei Moskau geschlagen und an den Abenden aus spannenden Büchern vorgelesen, und er wäre erst im Frühjahr 1942 abgereist, um das kampfstärkste Schützenkorps der Roten Armee zu übernehmen.